Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Angst vor Weihnachten. Ich möchte mich gerne mit Leuten unterhalten, die so ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie an nächste Woche denken, an den Heiligen Abend, an die Weihnachtstage, die vielleicht auch einen Widerwillen an diese Tage haben oder diesen Tagen gegenüber empfinden. Warum auch immer. Vielleicht, weil ihr mit Leuten zusammen seid oder sein müsst, mit denen ihr nicht gerne zusammen seid eigentlich, oder vielleicht habt ihr schlechte, üble oder traurige Erinnerungen an vorhergehende Weihnachtstage, Jahre und habt deshalb Angst vor dieser Zeit, vor diesen Tagen. Angst vor Weihnachten, unser Thema heute Nacht. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist eine junge Frau mit dem schönen Namen Cassandra. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. 25 Jahre alt. 25 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Angst vor Weihnachten? Eigentlich jetzt nicht mehr akut. Weihnachten war eigentlich nur in meiner pubertanten Zeit und in der Zeit späterer Kindheit sehr schlimm. Warum? Ich habe einen Vater, der alkoholabhängig ist. Mhm. Und gerade zu Weihnachten, also er hatte zu seiner Familie auch nicht so wirklich den Kontakt. Und ich denke, das liegt auch damit verbunden, dass er vor Weihnachten halt sehr viel Alkohol getrunken hat. Mhm. Und man konnte eigentlich sagen, dass es so ab dem 22., wenn es dann zum obligatorischen Tannenbaumkauf ging, halt schon da seinen Höhepunkt angenommen hat. Oje, wie groß war die Familie? Ich habe noch zwei Brüder. Ja. Und damals gehörten dann halt zu Heiligabend auch noch so Onkel, Tante und die Großmutter dazu. Mhm. Das heißt, dieser heilige Abend fand dann immer mit einem sehr besoffenen Vater statt. Ja, also meistens fing es an, dass er morgens dann halt die letzten Einkäufe erledigt hatten. Ja. Man vergisst da die Tube Senf oder sowas. Mhm. Und er dann verschwunden war und meistens so gegen 16 Uhr wieder aufgetaucht hat und schon sehr angetrunken gewesen. Ja. Wie sind dann diese heiligen Abende bei euch verlaufen? Mit also, diesem üblen Vorzeichen eigentlich? Als wir klein gewesen sind, haben wir gar nicht so viel davon mitgekriegt. Also meine Mutter hat das immer so organisiert, dass ein Onkel mit uns zur Kinderchristmesse gegangen ist oder solche Sachen. Aber im späteren Verlauf war es dann so, dass er eigentlich sich benommen hat, bis unsere nicht so ganz so nahestehende Verwandten halt weggegangen sind. Und dann? Was passierte dann? Dann ging es los, dass er halt meine Mutter übelst beschimpft hat, also grundsätzlich. Mhm. Also wenn es so human abgelaufen ist, dann war er sturzbesoffen, hat wild um sich geschimpft und hat sich dann irgendwie so 18, 19 Uhr verzogen und ist nicht wieder aufgetaucht. Ja. Aber im schlimmsten Fall gab es dann auch zu Gewalttätigkeiten, also nicht uns Kindern gegenüber, sondern der Mutter gegenüber. Aber in Anwesenheit der Kinder? Meine Brüder vielleicht nicht so wirklich, also ich glaube nicht, dass die diese Hochzeit von seinem Alkoholismus so bewusst wahrgenommen haben. Weil die jünger sind als du. Ja. Mhm, ja. Das sind natürlich schlimme Erinnerungen. Das sind natürlich dann schlimme Erinnerungen an Weihnachten, wo man sich eigentlich darauf freut auf so einen Abend oder darauf freuen sollte und man weiß, der Vater ist in der Regel besoffen und es kann dann auch noch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen. Da hattest du doch wahrscheinlich immer mehr Angst und auch Widerwillen gegen Weihnachten wahrscheinlich als denn Freude und Erwartung, ne, oder? Also Weihnachten in der Familie schon. Also ich habe mir versucht, ein eigenes Weihnachten zu basteln und das ziemlich früh. Mhm. Ich bin bei uns in der Kirchengemeinde damals sehr aktiv gewesen. Ja. Und da fing das an, dass ich mich dann halt in diese Krippenspielvorbereitung gestürzt habe. Und zugesehen habe, dass ich halt so wenig wie möglich zu Hause war. Mhm. Und dann gesagt habe, ich muss dringend nochmal in den 23 Uhr Gottesdienst. Und dann haben mich meine Freunde dort abgeholt und bin dort in ein harmonisches Weihnachten gekommen. Mhm. Aber immer halt mit dem schlechten Gewissen halt auch, dass meine Mutter halt zu Hause sitzt, weint, fertig ist. Und ich hatte eigentlich immer sehr viel schlechtes Gewissen. Ja, nun bist du heute 25 Jahre alt, jetzt 25 Jahre alt. Wie verläuft Weihnachten denn aktuell, zur Zeit? Wie wird es nächste Woche verlaufen? Also meine Eltern sind Gott sei Dank mittlerweile geschieden. Mhm. Ich wohne halt auch nicht mehr zu Hause, einer meiner Brüder auch nicht mehr. Mhm. Der Jüngere ist bei meiner Mutter geblieben. Wir treffen uns bei meiner Mutter zum Kaffee trinken. Also, da meine Mutter dann auch noch Single ist, werden wir uns danach dann wahrscheinlich nach den Bescherzungen an allen Herrlichkeiten in die Innenstadt zu einer Single-Weihnachtsparty geben. Also, mit der Mama zusammen? Mit der Mama zusammen. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Also das hat sich Gott sei Dank entspannt, aber das sind traurige und schreckliche Erinnerungen eigentlich an die Kindheit. Es ist auch heute noch so, er ist halt der Vater. Mhm. Und man kann ihn nicht ganz vergessen. Und wenn ich heute weiß, dass er ganz alleine Weihnachten feiert, dann denke ich manchmal auch, sollte man sich vielleicht bemerkbar machen. Ja. Ist denn dein Kontakt ganz abgebrochen zu ihm? Ja. Ist er denn immer noch Alkoholiker? Oder ist er Alkoholiker? Also nach der Scheidung ist das völlig schlimm geworden und da fing es dann halt auch an, dass ich dann auch irgendwann den Kontakt abgebrochen habe, weil seine jähzornigen Attacken. Ja. Mein Bruder sagt, mein Vater ist tot. Ja, ein hartes Urteil. Wenn den jemand fragt, dann erzählt er, dass sein Vater gestorben ist. Also, Cassandra, ich wünsche dir und der Familie, mit der du Weihnachten verbringst, schöne Tage und schöne Stunden nächste Woche. Wünsche ich ebenso. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Selina. Das ist ja der Abend der ungewöhnlichen Frauenabend. Selina, guten Morgen. Guten Morgen. Auch 25 Jahre alt. Ja. Hast du Angst vor Weihnachten? Ja, große Angst. Große Angst? Ja. Warum? Erzähl. Mein Freund und meine dreijährige Tochter, also damals dreijährige Tochter, sind vor einem Jahr gestorben beim Autounfall. Weihnachten? Ja. Also im Jahr 2001? Ja, genau. Was ist da genau passiert? Also ich bin zu Hause geblieben, weil ich noch Sachen vorbereiten wollte. Und meine Tochter war bei meiner Mutter. Und da habe ich meinen Freund halt gebeten, die Kleine halt abzuholen von meiner Mutter. Ja. Ja, und dann sind sie über die Autobahn gefahren und da war es ziemlich voll. Und dann ist ein LKW draufgefahren auf das Auto. Und die beiden sind gleich am Unfallort verstorben? Ja. Wie, das war dann am Heiligen Abend war das dann? Ja. Am Nachmittag? Genau. Hast du das sehr schnell erfahren? Ich habe es erst eine Stunde später erfahren, dass die beiden halt gestorben sind. Wie hast du diese Nachricht, diese unglaubliche Nachricht, diese Katastrophe, die man ja gar nicht in Worte fassen kann, wie hast du das aufgenommen, am Heiligen Abend einen Anruf zu bekommen, hier mein Freund und mein Kind von 3 Jahren, beide sind tot. Also ich habe gar nichts mehr gesagt. Ich bin nur noch weinend zusammengebrochen und konnte halt gar nichts mehr sagen. Ich habe nur noch gezittert und war halt auch ziemlich fertig. Jetzt ist fast ein Jahr vergangen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass du die in den letzten Wochen oder Monaten wahrscheinlich mit großer Angst auf dieses jetzige Weihnachtsfest guckst. Ja. Ist das so? Ja. Weil das hat ja immer so was Besonderes, schon wenn sich etwas dann jährt. Wie hast du vor, diese Weihnachten zu verleben, zu verbringen? Also ich werde mit meinen Eltern und meiner älteren Schwester erstmal ans Grab gehen. Und dann werde ich zu meiner Mutter gehen, damit ich das Weihnachten eben nicht alleine bin. Ja. Damit jemand bei mir ist. Ja. Und wirst du dann die ganzen Weihnachtstage bei deiner Mutter bleiben? Ich denke schon, ja. Ja. Wenn dennoch ich wird es natürlich. Nicht allein bin. Ja, es wird natürlich dennoch ein sehr bedrückendes Fest in Anführungszeichen werden, weil alle natürlich dran denken, was voriges Jahr passiert ist und. Ja, genau. Wie hast du dieses ganze Jahr ertragen? Wie hast du das ganze Jahr gelebt? Also ich habe es in schrecklicher Angst halt auch vor Weihnachten erlebt, auch nachdem es passiert ist und halt auch. Die schlimmsten Tage sind für mich die Geburtstage und die Weihnachten und halt das Weihnachten jetzt. Ja. Ja, ich meine auch überhaupt grundsätzlich gar nicht mal nur so in Gedanken an diese Tage, sondern wenn so etwas Furchtbares passiert ist, wie ist es dir gelungen, irgendwie normal weiterzuleben? Damals, also voriges Jahr, also dieses Jahr, dann im Januar, Februar, März, so die ersten Monate. Naja, es war halt schwer, aber ich meine, ich musste es irgendwie versuchen. Ich meine, dass ich es auch einigermaßen hingekriegt habe, aber es fällt mir halt noch ziemlich schwer, auch darüber zu sprechen und da ist es auch halt. Aber das ist ja auch das Natürlichste und Normalste von der Welt, wenn das eigene Kind stirbt und der Freund stirbt beim Unfall, dass man da angeschlagen ist und vielleicht auch sehr lange angeschlagen ist. Was machst du vom Beruf? Ich mache jetzt gerade eine Ausbildung. Ah ja, und die hast du auch weiter durchziehen können jetzt in diesem Jahr, im vergangenen Jahr? Ja, ja. Das war auch das halt, was mich ein bisschen ablenkt davon. Ja. Nun hast du gerade geschildert, wie du oder wie ihr beabsichtigt, Weihnachten zu verbringen. Man kann ja gar nicht das Wort feiern benutzen, sondern eher das Wort verbringen. Hat man oder hast du da überhaupt Lust und Interesse, jetzt für die anderen Geschenke zu kaufen? Oder habt ihr euch geeinigt, gar nichts zu machen diesbezüglich? Nee, also ich habe schon Geschenke gekauft, aber halt nicht in diesen Freuden, wie ich es getan habe, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs war. Also es fehlt mir einfach, dass sie halt überall hinrennt und ich hinterher muss. Und ja. Das ist halt das, was mir fehlt. Ja. Und auch wenn es nervig war manchmal. Aber naja, aber das ist ja, das nimmt man dann gerne hin, ne? Oder in Kauf, glaube ich. Ja. Selina, dann wünsche ich dir, dass du das Weihnachtsfest und die Tage einigermaßen stabil über die Runden kriegst und mit deiner Familie gut zusammen sein wirst können. Aha, okay. Alles Liebe von Herzen. Mhm. Auf Wiederhören. Wiederhören. Jetzt geht's weiter mit Michelle. Ja? Michelle. Hallo. 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eine recht, für mich eine recht traurige Geschichte zu Weihnachten. Und zwar ist das 1996 gewesen. Und das war so, im März 96 ist mein Vater verstorben. Und ich bin daraufhin im Oktober ausgezogen. In einer Außenwohngruppe. Und da haben wir halt mit 10 Jugendlichen gewohnt. So betreutes Wohnen war das. Ja. Und dann haben wir halt alle Geschenke für die Eltern und überhaupt und alle sind dann nach Hause gefahren mit die Festtage und dann bin ich dann halt 2 Tage vor Weihnachten mit Geschenken für meine Mutter und meinen Bruder und den damaligen neuen Freund schon von meiner Mutter in ihr Geschäft rein und sie hat mich kurzerhand rausgeschmissen mit den Worten, sie möchte mich jetzt Weihnachten nicht sehen, am besten nie wieder. Wie kam denn diese Reaktion? Sie hat überhaupt nicht verstanden, dass ich das so überbewertet habe, dass das mich das so emotional berührt hat, dass mein Vater halt gestorben ist und... Das hat sie nicht verstanden? Nein. Hat sie das nicht berührt, dass ihr Mann gestorben ist? Sie hat es nie gezeigt, nein. Wie, dann kamst du mit den Geschenken dahin? Also sie hat offensichtlich ein kleines Geschäft irgendwo. Ja. Und hat dich rausgeschmissen quasi? Ja. 2 Tage vor Heiligabend. Und was hast du dann gemacht? Ich habe dann versucht, mit ihr zu reden, aber es war überhaupt nicht möglich. Und sie hat mich dann vor die Tür schreiend gesetzt und ich habe geweint und geweint und geweint. Wir rechnen mal eben zurück. Wie alt warst du da? 14. 14? Ja. Warum bist du denn eigentlich ausgezogen in dieses betreute Wohnen mit 14? Weil ich überhaupt nicht damit zurechtkam, dass mein Vater gestorben ist, erstens. Und zweitens, dass meine Mutter überhaupt nicht... Ja, sie hat mich nie in den Arm genommen, sie hat mich nie versucht zu trösten, sie hat überhaupt kein Gefühl dafür gehabt. Ich habe nicht gesehen, dass sie getrauert hat. War das dann dein eigener Wunsch, hast du gesagt, hier, ich möchte gar nicht heraus? Ja. Ich meine, mit 14 weiß man das unter Umständen noch gar nicht, dass das möglich ist und dass es dann Dinge gibt, wo man leben kann, so betreutes Wohnen oder sowas. Naja, doch, ich war also schon immer recht selbstständig und wusste das also schon, wo ich mich jetzt hinwenden konnte. Und war denn das Verhältnis zu deiner Mutter vorher, als dein Vater noch gelebt hat, war das auch immer eher sehr kühl und distanziert? Ja. Meine Mutter ist von sich an eigentlich sehr streitsüchtig veranlagt und mein Vater war immer so der Puffer dazwischen, der gesagt hat, komm Sabine, ist gut jetzt. Und du warst dann eher so ein Papa-Mädchen, also sehr dem zum Vater hin orientiert. Ja, auch. Obwohl ich sehr an meiner Mutter hänge nach wie vor. So, jetzt ist das passiert damals. Stelle ich mir Horror vor. Der Vater ist gestorben, was schon das Schlimmste überhaupt dann ist als Jugendlicher, als Kind. Du gehst aus der Familie raus, was auch schlimm ist, ne, wenn man mit 14 dann in eine fremde Umgebung kommt. Ja. Und dann entscheidest du dich, ich will das Weihnachten mit meiner Mutter feiern und die wiederum schmeißt dich aus ihrem Laden raus. Ja. Was hast du dann damals gemacht? Bist du zurück in die Wohngruppe? Ich bin zurück in diese Wohngruppe und da war dann halt über Weihnachten eine Betreuerin, mit der ich mich zumal dann überhaupt nicht verstanden habe. Ja. Und dann habe ich dann Weihnachten vor diesem Tannenbaum gesessen und habe bitterlich geweint. Ich habe geweint. Das glaube ich. Und warst wahrscheinlich hochglücklich, als dann endlich diese Tage vorbei waren. Ja. Was sicher vielen Leuten so geht, glaube ich, die ein mulmiges Gefühl jetzt vor diesen Tagen nächste Woche haben und insgeheim schon hoffen, wäre es doch erstmal vorbei und wäre erst wieder so ein normaler Alltag. Ja. Wie ging das denn dann weiter? Nun bist du heute 20. Hat sich das Verhältnis zu deiner Mutter denn etwas gebessert? Also wir haben dann nach und nach, also ich hatte dann jahrelang mit ihr überhaupt gar keinen Kontakt mehr, weil ich ihr das auch irgendwie gar nicht so verzeihen konnte. Mhm. Und dann haben wir dann halt so nach und nach wieder angefangen zu lernen, uns wieder aneinander anzunähern und haben heute wieder ein recht gutes Verhältnis. Wirst du nächste Woche mit ihr den Heiligen Abend verbringen? Das erste Mal wieder, ja. Das erste Mal wieder? Ja. Und da hast du wahrscheinlich auch Angst vor, was? Oder dir ist mulmig? Mulmig, ja. Wie ist das denn geplant? Wie soll das ablaufen? Habt ihr darüber gesprochen oder lässt du dich da überraschen? Nee, also meine Mutter ist seit 2 Jahren neu verheiratet. Ah ja. Mhm. Und ich verstehe mich mit dem Mann eigentlich auch ganz gut. Mhm. Und ich werde halt also Heiligabend morgens zu dem Mann meiner Mutter gehen, in die deren gemeinsame Wohnung. Und wir werden eine Pute braten und Essen machen und weiß ich nicht. Und meine Mutter muss ja bis mittags im Laden sein. Mhm. Und dann wird sie nach Hause kommen und dann essen wir und machen Bescherung und... Hoffentlich alles in guter Stimmung. Ja, und dann... Ihr drei seid denn alleine? Mit meinem kleinen Bruder. Mit dem kleinen Bruder. 14-jährigen ja. Bruder. Hast du deiner Mutter das eigentlich, ihr habt euch ja so angenähert und auch geredet, hast du ihr das vergeben können, was sie dann mit dir gemacht hat damals? Oder schwelt das doch irgendwie immer noch nach? Ich habe es ihr in dem Sinne vergeben, weil, ich weiß selber, wie aufgerührt ich damals selber war und wie viele Sachen ich gemacht habe, wo ich heute denke, gut, aus diesem Emotionsfluss heraus, das hättest du noch besser gelassen. Ja. Und, also meine Trauer, die ich jetzt hatte, das ist auch vom Psychologen begleitet worden und es hat gut 1,5 Jahre gedauert, bis ich wieder klar denken konnte. Weil ich einfach in so ein tiefes Loch gefallen bin. Und ich denke, meine Mutter hat das zwar nie gezeigt, aber ich sage einfach mal, ihr ging es genauso. Und sie hat einfach Sachen vielleicht gemacht, die sie gar nicht wollte. Es gibt jetzt einen Neuanfang und auch eine neue Chance, dass sich das vielleicht wieder ganz einrenkt und auch für die nächsten Jahre dann schön abläuft. Ich drück die Daumen, dass es ein schönes Weihnachtsfest für dich wird, Michelle. Das hoffe ich auch. Alles Gute und schöne Weihnachten. Ja, danke schön, dir auch. Danke schön, auf Wiederhören. Tschüss. Unser Thema heute Abend, heute Nacht, heißt Angst vor Weihnachten. Und ich könnte schwören, dass es ganz vielen so geht, die Angst vor Weihnachten haben, weil sie vielleicht schlechte Erinnerungen mit Weihnachten verknüpfen. Oder weil sie Angst vor der Situation haben, vielleicht Heiligabend mit Leuten zusammenzusitzen, die so zwangsweise zusammengewürfelt sind, die sich gar nicht zu sagen haben und dass es vielleicht Streit gibt. Oder sowas. Und es gibt sicher auch viele Leute, die einen regelrechten Widerwillen haben und nur hoffen, dass diese Tage, wie ich es gerade auch schon sagte, nur schnell und bald vorbeigehen. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr betroffen seid, wenn ihr Angst vor Weihnachten habt, wenn euch das ein unangenehmes Gefühl macht, die Vorstellung, nächste Woche, Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Marcel, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Angst, Widerwillen, Abneigung? Ja, ich sag mal eher Angst, weil meine Mutter, die ist kurz vor Weihnachten gestorben, 89. Mhm. Und da irgendwie zu feiern, das ist, weiß nicht, das fällt mir fern. Das habe ich jetzt schon seit 12 Jahren fast nicht mehr gemacht. Ehrlich? Obwohl das so lange jetzt her ist schon ist. Ja, das ist aber die Gedanken dann immer, obwohl mein Vater noch da ist. Aber... Da warst du auch ein ganz... Wie alt warst du da? 13. 13, genau. Mhm. Sie ist kurz vor Weihnachten gestorben. Ja. Ist sie plötzlich damals verstorben? Nein, das ging schon länger, aber... Ja, es kam halt dann zu dem Zeitpunkt gerade. Mhm. An was ist sie verstorben? Die hatte einen Tumor im Kopf gehabt. Ja. Wie viele Tage vor Weihnachten ist sie verstorben? 12. 12 Tage vor Weihnachten? Ja, am 12. richtig. Und das war für dich als Kind, als fast Jugendlicher, ein wahnsinniger Schock wahrscheinlich, ne? Ja gut, in dem Moment, sage ich mal, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber das kam halt mit den Jahren, dann, wenn immer Weihnachten kam oder Silvester oder so. Immer daran geknüpft. Ja. Sogar Silvester auch noch. Ja. Ja. Weil diese Zeit irgendwie so zusammenhängt, Weihnachten, ja, Silvester. Genau, da. Erinnerst du dich an dieses Weihnachten 89, als deine Mama kurz vorher verstorben war? Wie das Weihnachten dann ablief? Ja, das haben wir größtenteils gar nicht gefeiert. Ich war mit meiner Tante dann im Urlaub, um dass man halt als Kind das irgendwie alles verdrängt. Ja. Und da hatte ich das halt gar nicht registriert, aber dann mit den Jahren, wo das nochmal kam. Wo war dein Vater damals? Der war dann zu Hause. Aha. Ich war dann mit meiner Tante unterwegs, im Urlaub, wie gesagt, und damit man das halt das erste Jahr erstmal verdrängt, dass man da gar nicht dran denkt. Mhm. Gab es denn jetzt in den letzten 12 Jahren, gab es da mal ein Weihnachten, das so relativ normal gelaufen ist, oder steht das immer unter dem Schatten der Erinnerung Tod der Mutter? Das immer. Immer? Ja, weil, ich sag mal, ich habe schon mit meinem Vater zusammen gefeiert, will ich mal sagen, dann ab dem 14., 15. Lebensjahr. Mhm. Aber ich sag mal, dann, es hat jemand gefehlt, um halt die anderen 13 Jahre da halt mitgefeiert hat und diejenige Person hat halt gefehlt. Aber dann gehe ich davon aus, dass du ein ganz tiefes und ganz inniges Verhältnis zu deiner Mutter gehabt hast. Ja, ich sag mal, mit 13 Jahren fehlt die schon. Bitte? Mit 13 Jahren fehlt das schon, also ich sag mal, war schon recht jung. Ja, mich wundert jetzt so, dass das nach so langer Zeit jetzt noch so intensiv ist, dieses Gefühl der Trauer und das Gefühl, da fehlt jemand. Man sagt ja so, Zeit heilt alle Wunden. Meistens stimmt das ja auch, aber in einigen Fällen vielleicht dann auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nicht drüber weggekommen bin oder... Ich habe mich da schon mit vielen Leuten, auch mit Psychologen war ich schon und habe mich darüber unterhalten, ob die mir da irgendwie weiterhelfen konnten. Aber ja, ich soll das verdrängen und dies und das und jenes. Denkst du denn das ganze Jahr über eigentlich permanent auch so oft an deine tote Mutter? Oder ist es jetzt besonders forciert am Heiligen Abend und an Weihnachten und an Silvester? Ich sag mal permanent nicht. Das kommt so stückchenweise. Wenn halt gerade irgendwie was schiefgelaufen ist, wo man... traurig ist oder wenn irgendwie Musik kommt, was jetzt so ins Langsame hingeht, also so Kuschelrock-mäßig und sowas, wo man halt viel nachdenken kann bei sowas halt oder zum Geburtstag oder Todestag bei sowas halt. Ja. Da denkt man halt, also denke ich verdammt viel drüber nach. Hast du, also diese Initiative zu einem Psychologen zu gehen, ist die von dir gekommen oder hat deine Familie dir das geraten? Das ist von mir gekommen, weil es hat mich interessiert, was man dagegen machen kann, wieso, weshalb, warum und wieso das so lange anhält, das wundert mich ja selber. Also mich macht das auch sehr stutzig, muss ich ja sagen. Und ich glaube, dass diese Überlegung, auch einen professionellen Rat zu holen, sehr richtig ist. Und das solltest du vielleicht nochmal neu angehen. Ich würde dir auch gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin gleich mal nach unserem Gespräch ein paar Worte sprichst, wenn du das möchtest. Das ja doch auf jeden Fall, weil das belastet mich doch schon ganz schön. Weil irgendwie müsste es doch möglich sein oder wäre es doch schön, wenn du einen Weg finden würdest für dich, dass du mehr Abschied nehmen kannst, dass du wirklich Abschied nehmen kannst von deiner Mutter und dich auch mehr so auf das Jetzt und auf dein Leben konzentrieren könntest. Wie ist das denn überhaupt? Du bist ja nun, das habe ich gesagt, 25 Jahre alt. Hast du eine Freundin zurzeit? Nein, zurzeit nicht. Aber hattest du bestimmt schon? Ja, klar. Kann dir denn zum Beispiel so eine Beziehung, eine Liebe nicht darüber hinweg helfen, dass du dann beispielsweise zusammen mit deiner Freundin auch Weihnachten feierst und... Ja, ich hatte eine mehrjährige Beziehung und Weihnachten und Silvester, das ist ein Teil für mich gewesen, wo ich gesagt habe, da will ich allein sein und fertig. Und wird das nächste Woche auch so sein, dass du alleine bist? Ja, auf jeden Fall. Warum bist du nicht bei deinem Vater? Ja, der kommt zwar runter und ich werde vielleicht ein, zwei Stunden nachmittags da sein, aber dann... Da brauche ich mehr Ruhe und... Was heißt, er kommt runter? Wo? Ja, der wohnt in Frankfurt und ich wohne in Neuss. Ach so. Der kommt dich besuchen? Ja, zu meiner Schwester, die wohnt auch in Neuss. Ach so. Und dann, aber dann entziehst du dich wieder der Familie. Ja. Und gehst dann nach Hause? Ja. Was machst du dann? Ja, einfach nachdenken. Aber du sitzt dann nur in deiner Wohnung und denkst nach? Oder ja. Läuft der Fernseher, hörst du Musik dabei? Oder? Ja, Musik meistens. Höre ich dann bald. Und bist wahrscheinlich ganz traurig? Ja. Und kommst sehr schlecht drauf? Ja, überhaupt nicht. Also so die Weihnachtsfeiertage überhaupt nicht. Da will ich meine Ruhe haben, da stelle ich die Telefone ab und dann weg. Das heißt, du ziehst dich dann auch an dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag auch ganz zurück und kapselst dich ein? Ja. Mhm. Also ich glaube, Marcel, dass das kein gutes Verhalten ist. Ich glaube, dass das ein sehr nachvollziehbares Verhalten vielleicht am ersten Jahrestag ist, also wenn es passiert ist, vielleicht auch noch am zweiten. Aber es ist 1989 passiert und wir haben jetzt 2002. Ja, das ist wieso, weshalb, wie gesagt, ich habe mich schon da mit vielen Psychologen unterhalten. Mhm. Und die haben uns zwar auch alle Tipps gegeben, ich sollte da irgendwie abschalten und zu meiner Schwester und meinem Vater feiern. Ja, so einfach ist es, glaube ich, nicht, dass man nur einfach so einen Tipp gibt und dann... Ja, und das ist es ja, ja. Nee, ich glaube, dass du langfristig in die Hände eines Psychologen müsstest. Ich glaube, dass es ein Fall für eine richtige Psychotherapie ist bei dir. Um das zu ergründen und das auch rauszukriegen, was da los ist, warum du dich so sehr schwer tust damit. Hm. Marcel, ich möchte, wie gesagt, gern, dass du mit meiner Psychologin, mit der Heide, redest. Hm, das wäre sehr nett, das möchte ich auch gerne. Ja. Dann legst du auf und Heide ruft dich an. Mhm. Und ich kann dir jetzt keine schönen Weihnachten wünschen, weil die werden nicht schön für dich. Nee, auf keinen Fall. Ich wünsche dir aber, dass du jetzt im nächsten Jahr irgendwie einen Weg findest, vielleicht mit professioneller Hilfe, dass du es besser verarbeiten kannst. Okay. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich danke dir, Domian. Mach's gut, mein Lieber. Jo, tschüss. Tschüss. Juliane. Hallo? Juliane, genau. 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Juliane. Angst vor Weihnachten? Ich bin schrecklich aufgeregt. Ach, das kriegen wir schon hin. Okay. Wir fangen mal einfach an. Das Thema heißt ja Angst vor Weihnachten. Ja. Und da hast du dich gemeldet, folglich, davon gehe ich aus, dass du Angst vor Weihnachten hast. Mhm. Warum? Ich wurde vor 2 Jahren vergewaltigt. Du wurdest vor 2 Jahren Weihnachten vergewaltigt? Mhm. Erzähl mal, was ist genau passiert? Naja, da gibt nicht so viel zu erzählen, wie das halt so mit 16 ist. Dann ist Bescherung und dann ist man auch noch nicht so in dem Alter, wo man sich so auf die Familie besinnt. Und dann will man halt so Freunden rüber und Geschenke zeigen, naja, und dann... ist es halt passiert. Ja, wie? Wo ist es passiert? Wer hat es gemacht? Also, es gab in der Familie erst ein normales Weihnachtsfest. Ja. Dann bist du zu einer Freundin rübergegangen, hast die Geschenke gezeigt. Ja, das macht man ja so. Dann sagt man so, ab um 8 kann ich wieder raus. Oder? Ja, genau. Ganz genau. Ja, ja. So, dann bist du in die Nachbarschaft gegangen, zu einer Freundin. Mhm. Und wo ist es da dann genau passiert? Na, zwischen 2 Hochhäusern. Auf der Straße. Auf der Straße, ja, so ziemlich. Quasi auf dem Weg zu deiner Freundin? Auf dem Weg zu meiner Freundin, ja. Kanntest du den Täter? Nee, das waren 3 Skinheads. 3 Skinheads? Ja. Die haben dich überrascht, haben dich überwältigt. Na, das ging so mit Pöbeleien los, weil wegen meiner Haarfarbe. Was für eine Haarfarbe hattest du damals? Ja, ich habe immer Feuerrot, ja. Feuerrot. Ja. Die feuerrote Juliane. Genau. Haben die dich angemacht, wegen der Haarfarbe? Ja, genau. Mhm. Schon leicht angetrunken. Mhm. Und haben die das dann auf offener Straße gemacht oder haben die dich irgendwie in ein Gebüsch gezogen? Oder? Na, so dunkle Ecken hinten am Spielplatz war es dann letztendlich, ja. Und dann haben alle 3 Jungs das mit dir gemacht? Naja, also 2 haben festgehalten und dann wird irgendwann gewechselt. Mhm. Das heißt, du bist... de facto von 3 Männern vergewaltigt worden. Ja. Du musst doch Höllenangst gehabt haben, oder? Oh ja. Ja. Wie hast du dich verhalten? Hast du geschrien oder hast du dich ganz mucksmäuschen still verhalten? Irgendwann hat der Kopf sich weggeschaltet, also da war man dann nicht mehr so anwesend. Mhm. Haben die dich dabei auch geschlagen oder gewürgt oder irgend so etwas gemacht? Nee, also ich hatte schon genug blaue Flecke, weil es nicht so sanft war auf dem Boden, aber sonst nee, so nicht. So, ich will jetzt gar nicht fragen, wie lange das gedauert hat, weil das kannst du dich mit Sicherheit nicht erinnern. Nee. Da ist man ja, wie du gerade auch sagtest, wie weggetreten, hat gar kein Zeitgefühl. Nee. Aber es war dann irgendwann vorbei. Ja. Und dann sind die 3 Männer, die dich vergewaltigt haben, 3 junge Skinheads, abgehauen und du lagst da irgendwo. Mhm. Und dann, was hast du da gemacht? Mich eine Weile übergeben und dann nach Hause. Und hat deine Familie, deine Eltern das überhaupt direkt kapiert? Haben die es realisiert, was da geschehen ist? Ich habe ein Jahr lang auch ganz dicht gehalten. halt. Ach, du hast gar nichts erzählt? Nein. Warum nicht? Nee, weiß ich nicht. Das kann man, glaube ich, nicht so erklären, weil das nicht so... Nee, das kann man nicht. Irgendwie so richtig kann man es nicht. Also ich konnte es nicht. Aus Scham? Ja. Dass dir das passiert ist? Ja, das ist wirklich so bad. Das, nee. Also ich konnte nicht. Ich kann für mich nicht irgendwie... Aber Liliane, du bist 16 Jahre alt. Du hast gerade eine Hölle erlebt auf der Straße. Mhm. Und gehst dann wahrscheinlich noch mit deinen Geschenken, die du deiner Freundin zeigen wolltest, wieder zurück nach Hause in deine Wohnung, in die Familie. Ja. Die müssen doch gemerkt haben, dass du völlig verstört bist. Oder hast du so gut geschauspielert? Ich weiß nicht, das war alles wie im Film. Also das lief irgendwie ab und so richtig gemerkt hat es keiner. Also meine Mama dachte irgendwie, ich habe Fieber, weil ich irgendwie nicht so gut aussah. Mhm. Aber sonst. Und was hast du deiner Freundin erzählt, dass du sie nun nicht besuchen kamst mit den Geschenken? Ich hatte sie dann angerufen und habe gesagt, ich habe es verpennt und konnte nicht und wir sehen uns morgen. Und auch am nächsten Tag, auch der besten Freundin, der man eigentlich so alles erzählt, hast du das auch nicht erzählt? Nee, da hatte ich mir einen besten Freund. Also mit dem ich aber dann irgendwann der Sprache rausgerückt bin, ja, weil er gemerkt hat, dass irgendwas definitiv nicht stimmt. Aber, das hast du gerade, glaube ich, gesagt, erst sehr viel später, ein Jahr später. Habe ich meiner Familie gesagt. Ach so. Ja. Und dem Freund, diesem besten Freund, wie lange hat das gedauert, bis du es ihm erzählt hast? Ich glaube, so nach einem Monat hat er mich gehabt. Also da war ihm klar, dass da irgendwas nicht... Also, nach einem Monat dem besten Freund erzählt, was er, glaube ich, schon mal gut tut, ne? Wenn man das dann aussprechen kann. Oh ja. Und der hat dich auch ernst genommen und hat es dir auch geglaubt. Ja. Ja. Ja. Ein Jahr später erst, aber immerhin der Familie. Ja, also auch auf Drängen meines besten Freundes. Hat die Familie, deine Eltern, haben die dir denn geglaubt? Ja. Ja. Ja. Ist denn dann etwas in die Wege geleitet worden? Wurde Anzeige erstattet? Nee, Anzeige habe ich bis jetzt noch nicht erstattet, weil ich dafür nicht den Mut habe. Mhm. Aber sonst, also mit meiner Familie ist es so, die haben das hingenommen, aber die haben irgendwie alle so einen Knacks weg, deswegen darüber wird auch nicht geredet. Also das liegt so unterm Tisch und das Einzige, was es mir eigentlich so gebracht hat, ist, dass ich jetzt halt mit kurzen Armen, also kurzärmlich rumlaufen kann, dass keiner sich über die Narben wundert. Aber sonst, mehr hat es so nicht gebracht, so ist halt mein bester Freund, also mein jetziger Freund, der hat halt so lange gestichelt, bis ich dann über seine Mutters Bekannte zum Weißen Ring gekommen bin und dann halt zur Psychologin. Das ist ein Opfer, ein Verein, der sich mit Opfern beschäftigt von Gewalttaten. Ein sehr guter Anlaufstelle übrigens. Die Leute haben dir dann auch geholfen. Ja. Etwas. Du hast gerade gesagt, dass man deine Narben sehen kann. Was für Narben? Ja, so Autoaggression. Ah ja, das heißt, ja. Du schneidest ja selbst du ritzt ja an den Armen. Ja, kleine Wunden. Bein und Bauch und ja. Am Bauch auch? Ja, und Bein auch. Das ist aber erst seitdem das passiert ist. Ja. Oder war das vorher auch schon so? Nee, das war ganz eindeutig, wenn es irgendwann nicht mehr geht, wenn man dann allein im Zimmer sitzt und man merkt, es geht nicht mehr. Ja. Wenn der Druck so groß ist, dann ist das irgendwie das Ventil und dann geht es danach einfach erheblich besser. Jetzt jährt sich dieser schlimme Vorfall zum zweiten Mal für dich. Ne? Du bist 18, vor 2 Jahren ist es passiert. Ist das für dich jetzt auch irgendwie so ein besonderes Datum, der 24.12., dass du besondere Angst davor hast, weil vielleicht besonders die Erinnerungen hochkommen? Also ich finde überhaupt so dieses Wort Vergewaltigung sagt nicht aus, was da wirklich hintersteht. Also was das alles mit einem Menschen macht, das kann dieses Wort nicht ausdrücken. Und ich weiß auch, wenn ich meinen Freund nicht gehabt hätte, dass ich hier schon lange nicht mehr sitzen würde. Und ich bin jetzt vor kurzem mit ihm zusammengezogen und er kennt jetzt ja auch schon die ganze Geschichte und er ist auch immer darauf bedacht, dass ich nirgendwo alleine hingehe und wir fahren jetzt zusammen nach Hamburg, Weihnachten feiern bei meinem Bruder. Also meine Mama ist schon da. Ist das so, was ich gerade gefragt habe, dass jetzt an diesem 24. du Angst hast, dass es besonders hochkommt oder ist es eigentlich permanent da? Es ist permanent da und an dem Tag natürlich denkt man noch mehr drüber nach. Ja. Du hast gerade was Richtiges gesagt, dass man als normaler Mensch, der das natürlich nicht erlebt hat, gar nicht ermessen kann, was für ein seelischer Schaden in einem Menschen angerichtet wird, unter Umständen auch körperliche Schäden, der vergewaltigt wurde. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, was für dich das Allerschlimmste ist, was man dir angetan hat? Dadurch? Das war zum Beispiel, wie ich bei meiner Psychologin war und ich sollte die 5 wichtigsten Sachen, die ich mir für meine Zukunft wünsche, aufschreiben. Mhm. Auch mit Priorität geordnet und an oberster Stelle kam Seelenfrieden. Mhm. Weil mir bringt keine Millionen Euro was, kein Auto, nichts was, wenn ich mit mir selbst nicht glücklich werde. Mhm. Und das ist das Schlimmste, weil man muss immer Schauspieler, man muss immer die perfekte Schülerin sein und die perfekte Tochter. Mhm. Und aber in Wirklichkeit könnte man den ganzen Tag bloß sitzen und heulen. Ja, und der Seelenfrieden ist völlig zerstört. Völlig hin. Ja. Und genau wie dieser Satz, die Würde eines Menschen ist unantastbar. Also ja. Das finde ich unter aller Sau, weil es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ich stelle mir auch sehr beschwerlich, oder na, beschwerlich ist auch ein zu leichtes Wort, sehr belastend, sehr schlimm für dich vor, dass in der Familie das ein Tabuthema ist, dass darüber nicht geredet wird. Oder? Es hat das Verhältnis zwischen meiner Mutter sehr belastet, also meine Geschwister sind schon 13, 14 Jahre älter, die sind schon lange raus. Ja. Und bloß mit meiner Mutter, weil das dann drauf war, also sie hat das irgendwie gar nicht verkraftet. Sie hat sich daran so selbst die Schuld gegeben, dass wir uns irgendwie nur noch in der Haare hatten. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt so, ich zieh aus. Mhm. Ach so. Und jetzt geht's gut, also jetzt läuft einwandfrei. Du hast gerade sehr viel Gutes von dem Freund gesprochen. Ist das dein Partner, dein Freund oder nur ein guter? Ja, nein, also es war mein guter Freund und ist jetzt mein Freund. Ach so, also ihr seid jetzt ein Paar. Ja. Was ja ein großes Glück ist, dass du in der Situation einen so verständnisvollen Jungen gefunden hast. Oh ja, also das ist, also er weiß, ich glaube, er kann nicht ermessen, wie viel er mir bedeutet, ja, weil es ist unsagbar, was er ertragen hat. Ja, und trotzdem hat er zu dir gestanden und ja, hat das alles verstanden, weil er wusste, ja, das hat ja alles seine Ursachen, warum sie so ist. Ja, ja, ne? Und das ist für ihn manchmal, glaube ich, auch nicht einfach, wenn ich da sitze und dann kann er auch manchmal selbst nicht mehr. Und dann sitzt er da und fängt an zu heulen und ich sitze selber da und denke, Mist. Ich meine, er hat es nicht so verdient. Juliane, du hast gerade gesagt, dass du mit einer Psychologin oder mit Psychologen in Kontakt bist. Mhm. Hast du eine richtige psychologische Betreuung oder war das nur so eine sporadische Betreuung? Das war so, also einmal im Monat, um erstmal sich einen anzutasten und so. Und jetzt soll ich erstmal auf Kur. Also so, bis jetzt ist noch so richtig nichts. Ach so, aber da wird was eingeleitet. Da ist, ja, ja. Man kümmert sich richtig um dich. Man kümmert sich. Ja, ja, weil ich das auch sehr wichtig finde, nach so einer, nach so einem Drama. Ja. In Anbetracht dessen, dass du dich auch selbst verletzt und, ja, also das ist das Schlimmste eigentlich. Ja, das kommt natürlich davon, ne? Ja, ja. Ja. Das geht Hand in Hand. Ja. Möchtest du mit meiner Psychologin jetzt vielleicht auch noch ein paar Worte sprechen? Ja. Ja. Ja. kann ja nicht schaden. Nee, kann ich sagen. Ich finde es sehr mutig von dir, dass du angerufen hast, du. Muss ich ja, dir sagen. Ja, hat auch viel gekostet. Glaube ich, wenn man sowas Schlimmes hinter sich hat und das dann so in so einer großen Öffentlichkeit vor so vielen Menschen zu erzählen und dann auch so klar zu erzählen, wie du das gemacht hast, finde ich sehr toll. Ja, das ist jetzt aber auch nur die Aufregung, dass ich so klar kann. Also ja, ist ja egal. Aber du hast das ganz, ganz wirklich toll, dass du es gemacht hast. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wieder ein kleiner Schritt für dich zur Selbsthilfe, dass du schaffst. Es ist sowieso das Wichtigste. Reden. Genau, ganz genau. Und sich nicht zurückziehen, ne? Nee, weil wenn man es reinfrisst, dann wird es nur noch schlimmer. Ja. Den Eindruck, den ich jetzt von dir gewonnen habe, Juliane, ich glaube, also ich glaube, dass du ein ganz tolles Mädchen bist. Sag mal Jule. Jule. Sag mal Jule. Also ich finde, dass die Jule ein ganz tolles Mädchen ist. Und ich bin guter Hoffnung, also aufgrund dieses Eindrucks, den ich jetzt von dir habe, dass du das schaffen wirst. Vor allen Dingen auch dann noch zusammen mit deinem netten Freund. Dankeschön. Jule, du legst auf ja, und meine Psychologin, die Heide, die ruft dich an. Alles klar. Ich wünsche dir frohes Weihnachtsfest. Danke. Guten Rutsch. Wünsche ich und dir auch. Mach so weiter. Danke, Jule. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreichen könnt, live im Studio bei Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt Angst vor Weihnachten. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dass ihr Angst vor Weihnachten habt oder einen Widerwillen gegen Weihnachten habt oder vielleicht sehr üble Erinnerungen an Weihnachten habt und deshalb Angst vor Weihnachten habt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Helma begrüße ich jetzt. Helma ist 51 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Helma. Ist das ein Mann oder eine Frau? Mann. Frau. Entschuldigung. Der Name ist mir nicht so geläufig. An für sich Wilhelma. Wilhelma. Mhm. Eine Frau. Ja. Helma, erzähle. Irgendwas magst du auch nicht an Weihnachten oder dir ist es unangenehm? Ja, mein Mann ist vor 5 Jahren am 4. Adventssonntag gestorben und ist dann Heiligabend beerdigt worden. Mhm. Und meine Tochter war erst 15 und mein Sohn erst 18 und die erste Zeit habe ich das an für sich gedacht, gut zu verpacken, und als dann sich dann das Weihnachtsfest dann jährte, habe ich dann Depressionen bekommen und Angstzustände und Panikattacken. Ich bin da mit Angst ins Bett gegangen und mit Angst wieder aufgestanden. Und also ich glaube auch, dass wenn man einen Menschen verloren hat und wenn man ihn dann sogar noch an Weihnachten verloren hat, dass man wahrscheinlich zeitlebens das mit sich herumträgt und vor allen Dingen die ersten Jahre in großem Maße daran leidet. Ja, also meine Mutter, die ja auch mit hier im Haus wohnt, und meine Schwester, die kam auch jeden Tag vorbei, die haben sehr viel mit mir mitgemacht, weil ich drehte immer durch, ich traute mir auch nichts mehr zu, ich bin weder Auto gefahren noch irgendwie hab mir zugetraut, einen Kuchen zu backen oder sonst was. Ich habe alles verloren, also alles nicht mehr gekonnt, was sonst immer normal war. Und die Tatsache, dass da ein Kind war, hatte ich auch nicht dazu. Nee, ich hab, das ist ja mein vielleicht auch mein großer Fehler, oder dass ich eben meine Kinder einfach auch ganz, als wenn die gar nicht mehr da waren. Ich hatte nur noch Angst. Wie viele Kinder hast du? Ein Junge und ein Mädchen. Junge Mädchen. Mhm. Die sind jetzt wie alt? Ja, mein Sohn ist jetzt 23 und meine Tochter 21. 21, ja. Vor 5 Jahren ist es passiert. Ja, und dann bin ich dann immer zu Weihnachten, habe ich dann immer geguckt, beziehungsweise dann war ich froh, wenn ich dann in so Psychokliniken kam, dass ich da irgendwie so psychosomatisch da irgendwie aufgehoben war. Aber das war dann, sobald ich wieder nach Hause kam, fing die Angst wieder an. Das heißt, in wie viele Jahre in den letzten 5 Jahren warst du Weihnachten in einer Klinik? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre. Zweimal. Also unmittelbar danach das Jahr und das folgende Jahr. Ja, ja, und dann war das nachher so schlimm, dass ich dann meine Mutter Schlaftabletten genommen hatte, ne? Und bin dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Meine Mutter hatte mich Gott sei Dank rechtzeitig gefunden. Auch, du hast dann an Weihnachten, am dritten Weihnachten, Schlaftabletten genommen? Ja, so, das war vor der Weihnachtszeit, als die Angst wieder so zunahm. Und ja, und dann war ich auf freiwilliger Basis dann in so einer Psychiatrie. Ja. Und die haben mich dann erstmal mit Antidepressiva und so weiter behandelt und haben mich aber so weit zugemacht, dass ich gar keine Angst mehr empfunden hatte. Das war mir alles egal im Prinzip. Und dann bin ich nach Hause gekommen und hab praktisch nur noch im Bett praktisch verbracht und hab gar nicht mehr am Leben teilgenommen. Und Gott sei Dank habe ich jetzt einen Therapeut gefunden, der ist auch Hämopath und so. Und der hat jetzt erstmal mich wieder ein bisschen Selbstbewusstsein beigebracht, dass ich jetzt auch wieder Auto fahre. Und also dieses Jahr ist das erste Jahr, dass ich da ein bisschen alles bewusster wieder aufnehme. Ja. Und also das bezog sich dann nicht nur auf Weihnachten, sondern du warst die ganze Zeit über äußerst angeschlagen psychisch. Ja, genau. Mhm. Und aber Weihnachten war immer ganz besonders schlimm. Ja, nun stehen wir ja vor Weihnachten. In einer Woche ist es ja soweit. Hast du Angst? Richtig Angst? Ja, ein bisschen Angst habe ich schon. Aber trotzdem, ich freue mich einerseits, auch meine Tochter, die ist ja ausgezogen, die ist in Schwarzwald gezogen mit ihrem Freund und war praktisch gar nicht mehr zu erreichen. Das war wohl auch ein bisschen, dass ich immer Angst hatte, weil die Kinder, die waren auf einmal selbstständig und erwachsen geworden durch den Tod meines Mannes. Und du hast es gar nicht richtig mitgekriegt? Nee, überhaupt nicht. Und ich wollte dann praktisch, als mein Mann tot war, wollte ich wieder mit meiner Tochter dann zur Schule fahren und so. Mhm. Und die wollte gar nicht mehr, die war selbstständig auf einmal. Wie ist das denn jetzt nächste Woche geplant? Wie wirst du den Heiligen Abend verbringen? Ja, meine Tochter, die kommt aus dem Schwarzwald dann hierher. Zu dir, du lebst alleine im Moment? Ja, ich lebe mit meiner Mutter, beziehungsweise meine Mutter hat ja wohl ihre eigene Wohnung und ich habe meine eigene Wohnung. Aber und der Sohn kommt dann auch zu euch? Ja, also meine Tochter kommt da mit ihrem Freund und mein Sohn, der wohnt ja sowieso, der hat hinten eine Wohnung, aber der feiert dann auch Weihnachten mit uns. Und dann, jetzt habe ich schon das erste Mal dieses Jahr wieder Plätzchen gebacken, das war... ich glaube, das ist... Das war Kleinigkeit, nee, aber... Nee, das ist wichtig, weil das Normalität ist, ne? Ja, und die schmeckten auch ganz gut, also jedenfalls habe ich meiner Tochter dann welche geschickt und dann habe ich auch erst mal wieder Geschenke gekauft und habe mir Gedanken gemacht, weil ich... meiner Schwester mal schenken und was ich meiner Mutter mal schenken kann, weil die alle also total angeschlagen sind. Ist das schon ein ganz wichtiges Weihnachten, weil das zum ersten Mal wieder relativ normal ablaufen soll? Ja, ne? Ich habe jetzt auch das erste Mal wieder geschmückt, also Fensterbilder gemacht und habe wo mein Mann steht, so da Bilder von ihm stehen, da habe ich dann auch wieder so Fenster, Lichter gemacht und ich habe auch wieder so kleine Kerzen hier an und so. Ja, also ist nicht mehr so, dass ich... jetzt versuche ich das so zu denken, dass mein Mann eben an einem bestimmten Tag gestorben ist, der auch an für sich schön ist. Und alle Menschen denken ja an Weihnachten vielleicht und haben alles geschmückt und vielleicht ist das ja auch was Besonderes dann. Ja, eine besondere Feierlichkeit im Angedenken. Ja, er hat die praktisch jedes Jahr, wenn er seinen Todestag genau, hat. Genau, ganz genau. Und das hatte ich ja sonst nicht. Ne? Also Helmer, dann wünsche ich euch, dass das gut gelingt nächste Woche. Ja. Dir wünsche ich vor allen Dingen, dass du auch stabil bleibst, aber das hört sich alles schon gut an. Die Vorbereitungen laufen ja auf Hochtouren. Ja. Und wenn du das so siehst, kannst du vielleicht auch deinen Frieden damit machen und die nächsten Weihnachten in den nächsten Jahren wirklich dann auch so sehen und so leben. Ja, mein Mann war ja ein ganzes Jahr schwer krank und wir wussten, dass er stirbt. Nur das war ja eben dieses Weihnachten war und alle waren ja schon in Weihnachtsstimmung, nur wir waren nicht mehr in Weihnachtsstimmung. Ja. Also, jetzt hoffe ich, dass ich dieses Jahr da wieder so auf der Reihe kriege. Ich drücke ganz fest die Daumen und wünsche schöne Weihnachten. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten und auch dem ganzen Team. Dankeschön, Helmer, sehr nett von dir. Ja. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Janina. Hallo Janina, 35 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Janina. Was ist bei dir mit Weihnachten? Ja, Weihnachten ist für mich eigentlich seit einigen Jahren so ein richtiges Horrorthema. Angefangen hat es damit, ich hatte eine ziemlich problematische Kindheit und der letzte Ausschlag war halt, dass unsere Familie sich vor 8 Jahren über Weihnachten zerstritten hat. Mhm. Also ich muss da vielleicht vorher schieben, meine Kindheit war halt so, dass mein Vater mich mehrmals von frühester Kindheit an krankenhausreif geschlagen hat und meine Mutter also nie hinter mir gestanden hat. Wie groß ist die Familie? Gibt es viele Geschwister? Es gibt eine Schwester. Älter als du? Die ist älter als ich und die ist durch dieses ganze, durch diese ganze Kindheit leider Gottes alkoholabhängig geworden. Das heißt, dein Vater hat sie auch geschlagen und misshandelt? Eigentlich nicht so sehr wie mich. Er hat halt sehr großen Erwartungsdruck in sie hineinprojiziert, den sie nicht erfüllen konnte. Mhm. Sie wurde mir immer als Vorbild vorgeführt. Aber wenn du das so erzählst, kann ich mir auch schon vorstellen, dass im Prinzip alle Weihnachten in deiner Kindheit alles andere als schön und entspannt waren. Ja, ziemlich gedrückt. Mhm. Aber du sagtest du gerade auch schon, die letzten Weihnachten waren für dich immer so Horror. Wie kommt das? Ja, also das kam dann erstmal, dass ich mich dann mit meinen Eltern überworfen habe. Nachdem ich das Elternhaus also verlassen habe, ich bin verständlicherweise sehr früh ausgezogen mit 18, habe ich damals für mich beschlossen, den Heiligabend halt immer mit meinem damaligen Partner zu verbringen. Mhm. Und das ging auch sehr lange gut. Und dann ging diese Beziehung, die ich damals hatte, auseinander. Mhm. Und dann dachten meine Eltern halt, jetzt ist wieder der richtige Zeitpunkt für uns. Ach so. Er hat jetzt einen neuen Partner und jetzt schalten wir uns da wieder ein. Wer hat einen neuen Partner? Ich. Ach so. Und da habe ich mich dann auch mal drauf eingelassen und bin dann blöderweise mit meinem damaligen neuen Freund zu meinen Eltern hingefahren. Und es war also wieder diese kalte Atmosphäre, muss ich sagen. Und das ist in den letzten Jahren immer geschehen, dass du mit dem Partner zu deinen Eltern gefahren bist? Einmal. Und danach habe ich also gesagt, nie wieder. Und warum waren dann die weiteren Jahre Horror für dich? Das fing dann so an, dass ich also im nächsten Jahr wieder damit mit meinem Partner dort antanzen sollte, um das Bild der heiligen Familie zurechtzubringen. Aber du hast es nicht gemacht. Aber ich habe es nicht gemacht. Mhm. Ich wusste halt das ganze Jahr über schon, Weihnachten kommt die große Katastrophe. Mhm. Aber dann warst du wahrscheinlich mit deinem Partner allein und konntest doch dann entspannt sein. Warum war dann auch Horror? Ich habe halt zu ihm von Anfang an gesagt, es kommt dieses Jahr die große Katastrophe, wenn ich meinen Eltern sage, ich bin Weihnachten nicht da. Mhm. Er konnte sich das gar nicht so recht vorstellen, weil sie sich halt anderen Leuten gegenüber sehr gut präsentieren können. Mhm. Also sie haben dann sehr geschimpft und haben Theater gemacht, als du gesagt hast, nein, ich komme nicht. Ja, also mein Vater hat dann wieder einen cholerischen Anfall gekriegt, was für mich dann wie so ein Déjà-vu war. Mhm. Haben sie dir deshalb dann quasi auch deinen Weihnachten verdorben, dass du das alleine nicht genießen konntest? Das kann ich nicht so sagen. Mhm. Also ich habe es dann mit meinem damaligen Partner, der jetzt auch mein Ehemann ist. Mhm. Also es gab dann doch schon auch ein paar Jahre in den letzten Zeiten, wo Weihnachten für dich ganz okay war, weil du mit deinem Partner alleine warst, oder? Ganz okay, genau, das schon, muss ich sagen. Also ich habe mit meinen Eltern abgebrochen. Also der Horror ist verbunden bei dir Weihnachten mit den Eltern. Mit den Eltern. Ja? Und all die damit verbundenen Erinnerungen. Und die Erinnerungen, und muss ich sagen, hatten wir dann in unserer Partnerschaft auch eine kleine Krise. Mhm. Und ich muss sagen, ja, ich hatte dann zwischendurch einen anderen Partner. Mhm. Und habe dann vor 5 Jahren am Heiligabend um 12 Uhr mittags erfahren, dass dieser Freund von mir plötzlich verstorben ist. Mhm. Das war dann für mich so das nächste Erlebnis. Er hat also einen plötzlichen Hirnschlag bekommen, mhm, und ich bekam dann diese Nachricht Heiligabend um 12 Uhr. Ja, wie schrecklich. Das war dann natürlich, also... Wie schrecklich. Ich konnte dieses Erlebnis irgendwie nicht... Das war vor 5 Jahren. Das war vor 5 mhm Jahren. Ich konnte es gar nicht. Ich konnte dieses Weihnachtsfest gar nicht irgendwie... Ja, das ist klar. Es war, als wenn man gar nicht sagen würde. Das ist völlig klar. Du hast jetzt aber einen neuen Partner, sagst du. Ja, habe ich. Und wirst du mit ihm alleine sein nächste Woche? Ich werde mit ihm alleine sein nächste Woche. Mhm. Ist denn da immer noch so ein bisschen schlechtes Gewissen... Die Eltern, was machen die jetzt, was denken die? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das Thema Eltern ist abgegessen. Das Thema Eltern ist, mhm, abgehakt. Nur was jetzt halt noch dazu kommt, ist, dass vor 3 Monaten unser gemeinsamer Sohn an Krebs gestorben ist. Und das ist jetzt für mich natürlich wieder... Das erzählst du mir jetzt ganz am Rande, ganz am Ende des Gesprächs was? Ja, bei mir kommt halt einiges dazu, ne? Was Weihnachten für mich zu so einem... Moment mal, euer gemeinsames Kind ist vor 3 Monaten an Krebs, ja, gestorben. Am Wie alt ist? Am 26. September. Am 26. September. Wie alt ist das Kind geworden? Das Kind ist 13 Jahre alt geworden. Also wir haben die Diagnose bekommen, einen Tag vor seinem 13. Geburtstag. Aber das ist nicht euer gemeinsames Kind? Das ist das gemeinsame Kind gewesen, ja. Ach so, aber da gab es dann zwischendurch noch andere Beziehungen, wie du gerade erzählt hast. Ja, genau. Aber, also du warst mit dem Partner hin und wieder mal zusammen? Ja, genau. Aber wir sind auch mittlerweile verheiratet und haben auch noch weitere Kinder. Aber das war, ja, so dieses Horrorerlebnis, ne? Wir haben die Diagnose bekommen, einen Tag vor seinem 13. Geburtstag. Und die Perspektiven standen auch nicht schlecht. Aber es hat dann leider von Tag der Diagnose an nur noch 3 Wochen gedauert, die er überhaupt gelebt hat. Aber dann muss dieses Weihnachten doch, deswegen sage ich auch gerade, das erzählst du mir jetzt gerade so nebenbei, dass dein Kind gestorben ist, dann muss doch eigentlich dieses Weihnachten ein unglaublich... Das ist für mich der absolute Horror. Ja, das glaube ich. Für mich sozusagen, ja, die Krönung, so, also... Nimmst du Beruhigungsmittel? Ich sag das so mal, der Zuckerguss auf dem Scheißhaufen ist das für mich. Ganz galopp, ne? Also nimmst du Beruhigungsmittel? Nein. Ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, jetzt mit meinem Mann, Männer trauern in so einer Sache natürlich anders als Frauen, also es tut mir sehr, sehr weh und... Ja, es fällt mir schwer, dann so Gedanken an Weihnachten. Absolut. Ich würde dir auch sehr gern anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal weitersprichst. Mhm. Weil ich glaube, da gibt es doch noch einiges zu reden und vielleicht auch noch einige Tipps auch von professioneller Seite. Ja. Dann möchte ich dich bitten aufzulegen und die Heide ruft dich an. Und okay. Ich sage dir, dass es mir von Herzen leid tut, was euch passiert ist. Ja, und hoffe, dass ihr über die Tage irgendwie passabel hinweg kommt. Ja, wir fahren eigentlich weg über Weihnachten. Ja. Wir möchten nicht zu Hause sein. Ja. Und Janina, wir rufen dich gleich wieder an. Danke dir. Alles und Gute. Nochmal großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Brigitte, begrüße dich herzlich. Brigitte ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Brigitte. Hallo. Auch Angst vor Weihnachten? Ja, sehr große Angst. Warum? Weil ich am Sonntag meine Tochter verloren habe. Und ich habe Angst, weil ich mit meinem Enkelkind alleine feiere. Also diese Woche Sonntag hast du die Tochter verloren? Ja. Warum? Was ist geschehen? Meine Tochter ist ermordet worden. Die Tochter ist ermordet worden? Mhm. Was genau ist passiert? Der Freund von ihr, beziehungsweise der Vater des Kindes, wo sie von schwanger war im 7. Monat, Brigitte, eine Bitte. Ja, ich habe schon gehört, ich mache aus. Bitte. Im 7. Monat schwanger, der hat sie einfach erstochen. Die hatten Streitigkeiten wegen der Vaterschaft und der Beziehung. Du kanntest ihn? Ich selbst kannte ihn nicht. Sie hat, meine Tochter hat zwar viel von ihm so erzählt, aber ich selbst kannte ihn nicht. Wo hat er das gemacht? In Duisburg. In ihrer Wohnung? Nee, draußen. Draußen? War sie sofort tot? Das wissen wir ja nicht. Ich warte immer noch, damit die Polizei mir sagt, was überhaupt genau passiert ist. Achso, sie ist noch zur Obduktion. Genau. Und für mich ist jetzt jedes Weihnachten schwer. Dieses Weihnachten. Ja, das ist mir völlig klar. Die Tochter hatte ein Kind. Ja, 6 Jahre alt. 6 Jahre alt. Und jetzt muss sie ohne Mama Weihnachten feiern. Hast du oder habt ihr dem Kind das beigebracht, dass die Mama tot ist? Ich habe ihr erzählt, dass Mama jetzt ein Engel ist und auf sie aufpasst. Wie hat die Kleine das aufgenommen? Ja, sie hat erst gesagt, wieso ist die Mama tot? Ja, ich sag, die Mama ist tot. Und die Mama kommt nie mehr wieder, aber dafür ist deine Oma da. Die passt jetzt immer auf dich auf. Und dann, so jetzt sagt die Kleine, wenn sie so zum Tisch hingeht oder so, sagt sie, hatte Mama mich hier hingebracht? Ich sag, ja, die Mama ist ja immer bei dir. Deswegen bringt die dich zum Tisch und auch ins Bett und so. Vielleicht ist das so ein Alter, so 6 Jahre, wo man einem Kind das noch so noch eher schonend beibringen kann mit dem Engel und als wenn sie jetzt vielleicht schon 8 oder 9 oder 10 Jahre alt wäre. Ja. Ne? Ja. Aber für dich ist es natürlich ungeheuer schwer. Bist du alleinstehend? Bist du verheiratet? Nee, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe einen sehr guten Freund, der immer bei mir ist. Und die Kleine ist dann sofort zu euch gekommen, nachdem das passiert ist? Ja, also die Kleine habe ich jetzt zurzeit bei einer Freundin, weil sie hat 2 Kinder. Die Freundin? Ja, und sie ist dadurch auch viel abgelenkt, weil ich muss so vieles erledigen und da ist das nichts, wenn ich die Kleine dann immer mitnehmen muss. Nur ist das am Sonntag passiert? Am Sonntag, Deine Tochter ist noch gar nicht freigegeben von der Polizei? Nein, die ist wohl jetzt freigegeben und die wird am 27. beerdigt. Ach so, darauf wollte ich hinaus. Das heißt, die Beerdigung findet nicht vor Weihnachten statt? Nee, ich wollte das auch nicht, weil das wäre alles zu viel gewesen. Weil ich möchte auch, also Bujana heißt die Kleine, ich möchte ihr auch die Möglichkeit geben, dass sie selbst entscheiden kann, ob sie mit zur Beerdigung möchte. So, wie verbringt ihr jetzt den Heiligen Abend? Jetzt wissen wir noch nicht genau, vielleicht bei meiner Mutter. Ihr müsst ja für die Kleine irgendwie ein bisschen spielen, ne? Und ihr könnt ja nicht so viel Traurigkeit der Kleinen gegenüber zeigen. Nee, wir versuchen ja alles schon so zu unterdrücken, obwohl man kann es nicht immer. Es ist Tränen kommen und dann fragen sie, fragt die Kleine, Oma, was ist los? Und dann sagt ja, Oma ist traurig, weil ja deine Mama nicht da ist. Ja, ich bin auch traurig, sagt sie dann. Empfindest du nicht einen abgrundtiefen und entsetzlichen Hass dem Täter gegenüber? Nein, das ist es ja, das empfinde ich nicht. Weil du so voller Trauer bist, weil deine Tochter nicht mehr da ist. Genau. Das Gefühl überwiegt. Ja, genau. Das ist das. Ich empfinde überhaupt gar keinen Hass. Ja, ich denke, das ist ja jetzt so frisch, dass man eigentlich nur fassungslos ist, ne? Und das alles gar nicht verstehen kann oder glauben kann wahrscheinlich, ne? Oder? Nee, das ist, weil für mich ist das, ich sag immer wieder, sie ist nicht tot. Das kann man nicht glauben. Sie war eine gesunde junge Frau, es war alles eigentlich in Ordnung? Ja, 25 Jahre. 25 Jahre alt. Mein Gott, mein Gott. Und sollte im März das zweite Kind bekommen. Und jetzt kommt gar nichts. Es ist keine Tochter da und auch das andere Enkelkind, was geboren werden soll, ist auch nicht da. Ja. Aber es wird so sein, dass du mit der Kleinen, mit der 6-Jährigen, auf jeden Fall zusammen sein wirst. Ja, das und mit der Uroma dann. Ja. Sie wird nicht bei der Freundin bleiben, wo die anderen Kinder sind. Nee, das nicht. Mein ganz, ganz tiefes und herzliches Beileid, Brigitte. Danke. Das ist ja grauenhaft, das ist absolut grauenhaft. So schlimm ist das. Unsere Sendung ist jetzt zu Ende, du hörst vielleicht im Hintergrund die Musik. Wir werden dich gleich nachdem die Sendung vorbei ist, nochmal anrufen, okay? Ja, okay. Bis gleich und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Sendung Angst vor Weihnachten. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1Live zu hören, auch wieder mit einer offenen Themensendung. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.